Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie kann jeden Augenblick kommen. Und ich stehe hier mit den Blumen. Soll ich sie zertreten? Um die schönen Rosen wär's schade. Die sind unschuldig. Oder überreiche ich sie? Ich habe nicht das Herz dazu. Und doch. Ich gebe ihr den Strauß und bestelle alles. Wenn sie dann ein Gesicht macht und Pfui sagt und mich anfährt, dann weiß ich, was ich denken muss. Keine bessere Gelegenheit, um sie zu prüfen. Da kommt sie. Guten Morgen, Theobald. Dankeschön, Jungfer Agnes. Dankeschön. Wohl geschlafen? Das sollte ich euch fragen. Ihr werdet oft herausgeklopft, wenn sie gerauft haben und einen Bader brauchen, damit er ihnen ein Pflaster auflegt. Was verbergt ihr denn hinter dem Rücken? Ja so, die Blumen. Die hätte ich bald vergessen. Ach, sind die schön. Gebt einmal her. Die riechen gut. Wenn wir doch auch einen Garten hätten. Wessen Namenstag ist denn heute? Niemandes. Sie gehören euch. Mir? Oder danke ich? Ihr seid gut. Sie sind nicht von mir. Nicht von euch? Von wem denn? Ratet. Von... Nein, Barbara kann es nicht sein. Die sieht mich nicht mehr an. Ich weiß zwar nicht, warum. Es ist keine Sie. Keine Sie? Und ihr seid's auch nicht? Fällt euch sonst niemand ein? Nein, ganz gewiss nicht. Gottlob. Aber da muss ich euch doch fragen... Scheltet nur. Ich wollt's bloß wissen. Was? Ob ihr vielleicht in der Kirche nach ihm geblinzelt oder ihm wohl gar beim Tanze die Hand gedrückt hättet. Wem denn? Es ist schon gut, wenn ihr nicht von selbst auf ihn kommt. Ich könnte jetzt... Wenn zwei sich die Hände geben, Jungfer, es ist ein schönes Lied. Und wer ein guter Geselle ist, der wird wohl auch ein Meister. Oder ist das nicht wahr? Ihr seid zu früh lustig. Spät am Abend ist besser als früh am Morgen. Und doch singen die Vögel, wenn sie erwachen. Und nicht, wenn sie einschlafen. Guten Morgen, Patchen. Guten Morgen, Herr Gevatter. Ich komme gerade vorbei und sehe euer Fenster offen. Ist der alte Gag auch schon da? Ich habe von euch geträumt. Danke der Ehre. Von deiner Begräbnis jetzt träumen sollen, das hätte sich besser geschickt. Kirschen gab ich euch von den großen Fremden, die ich an der Mauer aufziehe. Sind die schon so weit? Freilich. Und während ihr sie verzehrtet, führt ich euch spazieren. Auf den Kirchhof, jawohl, ich war dabei. Spaßvogel, ist er auch da? Ihr tratet auf einen Totenkopf und der schnappte nach euch. Es war der von eurer letzten Frau. Pfui, Theobald. Nicht doch, Patchen. Ein Bader muss spaßig sein. Man will doch was hören, wenn man sich den Bart oder das Haar scheren lässt. Der Theobald taugt zum Geschäft. Nur in die Ohren muss er niemand schneiden, wie neulich mir. Nun, ich werde dich nachher noch sehen. Denn die Muhme wird dich zum Turnier abholen. Ich habe für Plätze gesorgt. Das wollte ich dir eigentlich sagen. Danke. Zwar weiß ich nicht, ob... Es kommt nicht alle Tage. Ritter, Grafen und Barone sind schon hier in Augsburg selten. Nun gar ein Herzog von Bayern, paar Tausend. Da wird niemand als der Scharfrichter fehlen, der freilich gute Gründe hat, nicht unter ehrlichen Christenmenschen zu erscheinen. Da humpelt er hin auf seinen drei Beinen. Ist das nicht Barbara? Barbara! Sie geht vorüber. Barbara! Was gibt's? Barbara. Du bist lange nicht gekommen. Nun und? Wir waren immer so gut miteinander. Was hast du jetzt gegen mich? Oh, das bin ich nicht allein. Heilige Mutter Gottes, was sagst du? Du siehst deine Gespielinnen wohl gar nicht mehr an, dass du nicht weißt, wie sie dich ansehen. Es ist wahr. Ich erhalte meinen Gruß nicht immer so freundlich zurück, wie ich ihn biete. Glaub's? Aber sag doch, warum? Was tue ich denn? Tun, was tun? Wenn's schon so weit gekommen wäre, so würde man leicht mit dir fertig. Barbara! Gehst du heute? Zum Turnier, meine ich. Ja? Nun, da will ich's allen ansagen, damit sie zu Hause bleiben. Ich zuerst. Das ist zu arg, das muss mein Vater wissen. Bewahre, niemand rät dir was Übles nach. Und doch flieht man mich. Doch will man mich ausstoßen. Agnes? Sieh mich einmal an. Nun? Wie wärt ihr wohl zumute, wenn... Lass uns hinaufgehen in deine Kammer. Ich will nicht im Wege sein, wenn gebeichtet werden soll. Wie wärt ihr zumute, wenn du... Wie sag ich nun... Wenn du einen gern hättest und der hätte nur Augen für mich. Wie soll ich das wissen? So will ich's dir sagen. Du würdest... Doch, ich will mich nicht lächerlich machen. Du weißt es selbst recht gut. Und meinst du, dass es anderen besser geht? Daran bist du schuld. Niemand schuld als du. Pfui, pfui. Du schilst mich und ich weiß nicht einmal, wovon du sprichst. Allen machst du abspenstig, was ihnen gehört. Ich würde mich schämen. Kannst du sagen, dass ich auch nur einen ansehe? Das ist vielleicht eben. Nonne und doch keine. Heilige, aber noch nicht im Himmel. Die muss man Gott abjagen. Da muss man alles dran setzen. Ei, sei wie wir. Guck auf, sprich und es wird sich geben. Tätig, so würdest du wieder schmälen. So geh ins Kloster. Wirf den Schleier über, den niemand heben darf. Ich dich um Vergebung bitten? In Ewigkeit nicht. Wer verlangt's denn? Mein Beichtvater. Glaubst du, ich kam von selbst? Aber ich tu's nicht. Lieber auf Erbsenknie. Barbara, Barbara! Sie tut mir leid. Aber kann ich's ändern? Was steckst du denn? Geh hinauf und leg dein Kettlein an. Sie blasen schon am Frauenhof. Nein, Vater, ich bleibe zu Hause. Wie? Was? Warum? Vater, all die Augen. Es ist mir, als ob mich gerade so viel Bienen stechen. Er weiß ja, sie sehen alle nach mir. Na, sieh du sie wieder an. Nun, wenn du lieber deinen Rosenkranz abbetest, meinetwegen. Ihr geht ja auch nicht hin, Vater. Ich? Mich kümmern bei einem Turnier nur die Beulen und Wunden, und die kriege ich hier in meiner Baderstube schon zu sehen. Denn man trägt mir die Krüppel her. Und der Herzog von Bayern? Oh, mich lüstet nicht nach so einer Bekanntschaft, und ich will ihm wünschen, dass er auch die meinige nicht suchen muss, denn dazu führt nur ein Rippenbruch. Heute Abend auf dem Tanzhaus ist das was anderes. Barbara war hier. Alle hassen mich. Ich verderb ihnen den Tag, wenn ich komme. Oh, und darum willst du ausbleiben? Nichts da. Dann dürfte der beste Ritter ja auch nicht kommen. Denn der verdirbt den übrigen ja auch den Tag. Und der nächstbeste ebenso wenig. Und wer noch bis auf den letzten, den er zum Umputzen da ist. Torheit und kein Ende. Nun aber geschwind, die Muhme wird schon warten. Das Turnier beginnt und du bist nicht da. Gestrenger Herr, erlauchter Herzog von Bayern, die reichsfreie Stadt Augsburg dankt euch, dass ihr ihre Patrizier einer Lanze gewürdigt habt. Wir taten's gern. Und nun, Herr Bürgermeister, danken wir euch für das Geleite. Gestrenger Herr, ich kenne meine Pflicht. Wein her! Frauenhofen. Was ist's? Hast du das Mädchen gesehen? Aber du musst ja. Welche denn? Welche? Ich bitte dich, geh ihr nach. Vom Pferd hätte ich mich geworfen und wäre ihr gefolgt, wenn nicht der... Bleibt, ich bitte euch, nicht gerade hier. Ihr könnt den Bürgermeister nicht vor dem Trunk verabschieden. Erlauchter Herzog von Bayern, die reichsfreie Stadt Augsburg heißt euch nach ruhmvoll bestandenem Turnier in eurer Herberge willkommen. Sie lebe hoch, denn sie verdient's. Ja, sie verdient's, wo solch ein wunderbares Licht der Schönheit leuchtet. Frauenhofen, bist du noch da? Aber... Verhoffe demnach. Auf dem Tanzhaus, Herr Bürgermeister, heute Abend auf dem Tanzhaus, das versteht sich. Nichts kann mich zurückhalten, vorausgesetzt, dass auch Sie... Verzeiht, ich bin ganz verwirrt. Ein Bote von meinem Vater... Ich hatte die Einladung nach Amtspflicht zu wiederholen, muss jedoch als Patrizier bemerken, es ist nicht bloß Geschlechtertanz, auch die Zünfte kommen. Ich wollte, die ganze Stadt wäre da. Empfehle mich zu Gnaden. Und nun, Frauenhofen, du lieber, lieber Herzensfreund, schnell, schnell. Oder besser, ihr alle. Du die eine Straße hinunter, du die andere, du die dritte. Und wer der Erste ist, der sie findet... Ihr gabt mir heute Morgen den Auftrag, dem Werdenberg nachzureiten. Er hat euch eure Braut, die Gräfin von Württemberg, entführt. Wisst ihr's noch? Nenne sie nicht mehr. Und ich sollte dem Württemberger die Schlüssel von Göppingen abfordern, weil eure Heirat durch die Flucht seiner Tochter unmöglich geworden sei und also das Reugeld herausgezahlt werden müsse. Und ich sollte nach München und eurem Vater beides melden. Das ist vorbei. Das ist, als ob's nie gewesen wäre. Ich jauchze, dass Elisabeth eine Kette zerbrochen hat, die ich sonst selber zerbrochen haben würde. Ich will nicht einen Dachziegel von Göppingen oder einen Pfennig zur Auslösung, denn ich könnte mir das Leben, das Atemholen, ebenso gut bezahlen lassen wie meine neue Freiheit. Dieser Wechsel ist rasch. Und kostet Bayern 25.000 Gulden. Freunde, habt Geduld mit mir! Begreift ihr das? Herzog Ernst wird Augen machen. Der besinnt sich etwas länger, wenn sich's um den Verlust von 25.000 Gulden handelt. Lasst uns sehen, was heute Abend vorfällt. Denn ohne Zweifel trifft der neue Adam seine Eva beim Tanz. Vielleicht ist's der Engel von Augsburg. Der Engel von Augsburg? Ja, so nennt man hier eine Baderstochter, Agnes Bernauer, deren Schönheit die halbe Stadt verrückt machen soll. Wollen wir die Bude ihres Vaters einmal aufsuchen? Wir können uns die Bärte stutzen lassen. Und wer weiß, ob wir das Wunder bei dieser Gelegenheit nicht zu sehen bekommen. Top! Ja, Herr Ritter, so läuft nun alles seit jenem unseligen Katharinenabend, wo wir den Pöbel mit in den Rat aufnehmen mussten, bei uns durcheinander, Perlen und Erbsen in einem Sacke. Der Herzog wird das Ausklauben mühsam finden. Mich wundert, dass er kommt. Ihr habt euch noch immer nicht gewöhnt? Es ist doch schon lange her. Noch nicht lange genug, dass die Hoffnung auf die Rückkehr der guten alten Zeit schon ganz erstickt sein sollte. Ja, seht den Dicken da. Das ist der Zunftmeister der Bäcker. Der macht die Ehre der Stadt. Na, seht doch hin, wenn er dem ankommenden Gast, den er zu begrüßen hat, nicht mit seinem Stierkopf den Brustkasten einstößt, so zerschmettert er einem schon Anwesenden ganz sicher durch den Kratzfuß das Schienbein. Ja, was sagt ihr? Ist's nicht, als wenn ein Pferd ausschlüge? Und das sollte man gewöhnen. Ihr hättet euch besser wehren sollen. Wir wurden überrumpelt. Kaiser und Reich hätten uns besser beistehen sollen. Was nötigte die Majestät, den vermaledeiten Zunftbrief, der uns abgezwungen wurde, hinterher mit ihrem Siegel zu versehen? Da bist du endlich. Nun, Frauenhofen? Ich habe den ganzen Nachmittag gesucht. Und? Gefunden? Ja. Warum treffe ich dich erst jetzt? Dies Mädchen. Oh, wohl hattet ihr recht, uns zu fragen, ob wir Augen hätten. Du liebst sie auch? Könnt ich anders. Frauenhofen, das ist ein großes Unglück. Ich glaub's dir, dass du nicht anders kannst. Es wäre Wahnsinn von mir, wenn ich verlangte, dass du entsagen solltest. Hier hört die Lehnspflicht auf. Aber wahrlich auch die Freundschaft. Hier beginnt der Kampf um Leben und Tod. Du lächelst? Lächle nicht. Wenn du das nicht fühlst, wie ich, so bist du nicht wert, sie anzusehen. Diese pechschwarzen Augen. Und wie sie den Hals trägt, recht, um sich darin aufzuhängen. Und vor allem dieses kastanienbraune Haar. Faselst du? Goldene Locken sind's, die sich um ihre Stirn ringeln. Demütiger ward nie ein Nacken gesenkt. Und ihre Augen können nicht schwarz sein. Nein, nein. Wie Meeresleuchten traf mich ihr Strahl. Wie Meeresleuchten, das plötzlich fremd und wunderbar aus dem sanften blauen Element aufzuckt und ebenso plötzlich wieder erlischt. Gnädiger Herr, ich weiß nichts von ihr. Es war ein Scherz, dem ihr dem lustigen Ort, wo wir uns befinden, verzeihen mögt. So flieh. Flieh, dass nicht Ernst daraus wird. Fürchterlicher Ernst. Denn ich sage dir, die sieht keiner ohne die höchste Gefahr. Da ist sie. Wunderschön, das ist wahr. Der Engel von Augsburg. Sie kommt mit ihrem Vater. Kennst du sie? Sie ist die Tochter eines Baders, gnädiger Herr. Wir ließen uns vorhin die Bärte bei ihm stutzen. Guten Abend, Meister. Da sehen wir uns schon wieder. Viel Ehre für mich. Jungfrau, warum erteilt ihr auf den Turnieren nicht den Dank? Was durch eure Hände geht, ist edler als Gold und köstlicher als Edelstein. Wär's auch nur ein grüner Zweig, vom nächsten Busch gebrochen. Meine Tochter ist an solche Reden nicht gewöhnt, gnädiger Herr. Fragt sie aus den 7 Hauptstücken unseres allerheiligsten Glaubens und sie wird nicht verstummen. Nicht doch, Vater. Der Herzog von Bayern will seine Braut so anreden und macht bei der Bürgerstochter von Augsburg nur die Probe. Wohl gesprochen, Agnes. Aber zum Antworten hast du keine Vollmacht. Darum danke seiner fürstlichen Gnaden für die Herablassung und komm. Warum, störriger Alter? Noch habe ich ja kaum den Ton ihrer Stimme gehört. Noch kamen die 24 Buchstaben nicht über ihre Lippen. Komm, Agnes. Ihr geht doch. So müsst ihr mir gestatten, euch zu begleiten. Euer Schatten weicht eher von euren Schritten als ich. Euresgleichen würde neidisch werden. Bayerns Herzog hat hier seinesgleichen nicht. Mädchen, ich täuschte mich nicht. Du hast heute Morgen nach mir gesehen. Galt dein Blick mir oder meinem venezianischen Helmbusch? Ich zitterte für euch, gnädiger Herr. Ihr schautet zu mir herüber und redet gegen den Feind. Ich dachte, ihr müsstet Schaden nehmen. Und das war dir nicht gleichgültig? Habe ich dir nicht gesagt, dass es besser sei, zu Hause zu bleiben? Nun freu dich, wenn du kannst. Ei, das ist ja gut. Wenn der Herzog sie mitnimmt, steht sie uns ebenso wenig mehr im Weg, als wenn sie den Himmel fährt. Mitnimmt? Wo denkst du hin? Er wird sie schon hier lassen. Aber sie wird noch im Wert steigen, nun auch er genickt hat. Sieh dich nur um, wie alles guckt und flüstert. Nun sprich auch du. Was sagst du dazu? Mir ist, als hörte ich eine Geige mehr. Süß klingt's. Auch träumt sich's schön dabei. Ich frage dich, ob du mich lieben kannst. Das fragt eine Fürstentochter, doch nicht mich. Oh, sprich. Schont mich. Oder fragt mich, wie man ein armes Menschenkind fragt, von dem man glaubt, dass ein ungeheures Unglück es treffen könne. Dies Wort... Legt's nicht aus. Ich bitte euch, zieht niemandem die Hand weg, wenn er sie über die Brust hält. Morgen, Herr Graf, morgen. Aber nicht doch, Bernauer. Lasst euch bedeuten. Geht jetzt, ich bitte euch, geht. Agnes, du verkennst mich. Ich liebe dich. Komm, mein Kind. Auch du hast Ehre zu verlieren. Euch, dem Vater, sag ich, ich liebe sie. Aber ich würde es ihr nimmer gesagt haben, wenn ich nicht hinzufügen wollte, ich werb um sie. Gnädiger Herr Albrecht, kennst du deinen Vater? Denkt an Kaiser und Reich, ihr seid ein Wittelsbach. Es ist nur zur Erinnerung. Nun, Alter, fürchtest du noch für ihre Ehre? Nein, gnädiger Herr. Aber vor 50 Jahren hätte sie bei einem Turnier nicht einmal erscheinen dürfen, ohne gestäubt zu werden. Denn damals wurde die Tochter des Mannes, der dem Ritter die Knochen wieder einrenkte und die Wunden heilt, noch zu den Unehrlichen gezählt. Es ist nur zur Erinnerung. Und nach 50 Jahren soll jeder Engel, der ihr gleicht, auf Erden einen Thron finden. Und hätte ihn einer ins Leben gerufen, der dir noch die Hand küssen muss, dafür soll mein Beispiel sorgen. Er ist verrückt. Nur hier nicht weiter, nur heute nicht. Alles wird aufmerksam. Darf ich morgen kommen? Wenn ich auch Nein sagte, was hülfe es mir? Agnes? Mir doch heute Morgen zu, geh ins Kloster. Mich deucht, ich sehe jetzt einen Finger, der mich hineinweist. Dir schwindelt. Halt dich an mich. Gnädiger Herr, wir beurlauben uns. Die fällt mir sonst um. Agnes. Keinen Schritt, ihretwegen, wenn nicht deinetwegen. Du kannst recht haben. Sprecht jetzt auch mit anderen. Sprecht mit allen! Und lange, ich bitte euch, lange! Ich hätte so gerne noch meinen Namen von ihren Lippen gehört. Die Sache wird ernst. Sehr ernst. Die Linie steht auf zwei Augen. Das doch nicht. Auch Herzog Wilhelm hat einen Sohn. Der schwach und siech ist und kaum 4 Jahre alt. Habt ihr das Jammerbild nie gesehen? Ich weiß, was ich sage. Die Münchner Linie steht so gut wie auf 2 Augen. Und wenn es uns nicht gelingt, Albrecht von seinem tollen Vorhaben abzubringen, so zeugt er Kinder, die nicht einmal den unsrigen ebenbürtig sind. Was wird dann? Schon jetzt ist Bayern in 3 Teile zerrissen. Wie an Pfannkuchen, um den 3 Hungrige sich schlugen, soll es ganz zugrunde gehen? Und das wird geschehen, wenn wir dies Unglück nicht verhindern können. Das ist wahr. Von allen Seiten würden sie heranrücken. Vergilbte Pfandbriefe auf der Lanzenspitze und vermoderte Verträge auf der Fahnenstange. Und wenn sie sich lange genug gezankt und gerauft hätten, würde nach seiner Weise der Kaiser zugreifen. Denn während die Bären sich zerreißen, schnappt der Adler die Beute weg. Also lasst uns vorbeugen. Ja, aber wie? Er ist beim faulen Wenzel in Prag auferzogen worden. Und was der bei Geigen und Flötenklangen ihn hineingesät hat, das bringt Gott selbst nicht wieder heraus. Ihr hättet ihn diese Nacht auf dem Heimgang hören sollen. Und ist es denn nicht auch wahr? Wer kann sich rühmen, einen solchen Engel gesehen zu haben, ehe er nach Augsburg kam? Glaubt ihr denn, ich bin der Narr, der das Feuer besprechen will? Das fällt mir nicht ein. Mag's brennen, bis es Asche ist, was kümmert's mich? Aber ich denke, die Nahrung wird dem Feuer etwas billiger zu kaufen sein als mit Thronen und Kronen. Zum Teufel! Ist ein Albrecht nicht auch so ein Weib wert? Lasst mich nur machen. Ich sage euch, es sind wackere Menschen, vernünftige Leute. Stand der Alte nicht gestern Abend da, als ob sich ihm der Erzengel Michael zum Eidam antrüge? Und das Mädchen? Schaute sie nicht rein, als ob sie zum Fliegen aufgefordert würde, anstatt zum Tanzen? Gebt Acht, ich bringe alles ins Reine. Und das gleich. Der irrt sich. In Vater und Tochter wie im Herzog. Nun, Freunde, was sagt ihr zu diesem Morgen, der die ganze Welt vergoldet? Nicht wahr? Den hätte man nicht schöner bestellen können. Aber wie steht er denn da? Als ob ihr augenblicklich ins Gefecht solltet und euren letzten Willen noch überdächtet. Da hoffe ich, anders auszusehen. Obgleich ich keinen Vater mehr habe, der mich wieder heraushaut, wenn's zu arg wird wie ihr. Ja, das ist wahr. Da habe ich einen Vorsprung vor euch. Ich darf dem Tod keck in den Rachen springen. Noch zwischen Kauen und Schlucken reißt mich der wieder heraus, der mich gemacht hat. Das habt ihr bei Alling erfahren. Wäre er nicht gewesen? So würde mein erster Kampf auch mein letzter geblieben sein. Und ich hätte nie gehört, wie süß die Siegstrompete tönt. Was rede ich? Ich hätte Agnes nie erblickt. Agnes. Oh, ich bin ihm Dank schuldig. Unendlichen Dank. Mehr Dank wie irgendein anderer Sohn dem seinigen. Fühlt ihr's? Erst seit gestern ganz. Dies Auge, das ich jetzt freiwillig schließen möchte, wie den Mund, wenn er seine Kirsche hat, gebrochen und mit Sand verschüttet, würde es ohne ihn ja längst da liegen. Ein Spiegel, der zerschlagen ward, bevor er das Bild noch aufsaugen konnte, das er festhalten sollte. Und dies Herz, die Stunde wird kommen, wo ihr mich verstehen könnt, dann mehr. Gnädiger Herr, eine Bitte. Was ist's? Stellt euch euren Vater einmal vor. Nun? Aber recht deutlich. Mit dem Gesicht, das er hat, wenn er einem einen Wunsch nicht bloß abschlagen, sondern in den Hals zurückjagen will, so dass man ihn, wenn man um Honigbirnen gekommen ist, um Stockprügel anspricht. Gut. Seht ihr ihn? So fragt euch, ob ihr das alles vor ihm wiederholen möchtet. Vor ihm? Ja. Ich habe eine Mutter gehabt. Eure Mutter war eine Prinzessin von Mailand. Und sollte sie meine Mutter nicht auch geworden sein, wenn sie keine Prinzessin von Mailand gewesen wäre? Sie war das Muster eines Weibes. Hätte das nicht genügt? Ich zweifle. Wenn aber, so würde euch jetzt nichts mehr hindern, euch mit dem Engel von Augsburg zu verbinden. Denn ihr würdet Bayerns Thron nie besteigen. Nicht der Ritter? Wer weiß? Wer weiß, was geschähe, wenn ich mein Volk zum Spruch aufriefe? Wenn ich sagte, seht, ich soll nicht würdig sein, euch zu beherrschen, weil mein Vater eine eurer Töchter zu sich erhoben hat? Eine, die ihm am besten ins Ohr sagen konnte, was euch fehlt. Ich soll nicht würdig sein, euch zu beherrschen, weil ich euch verstehe, ehe ihr noch den Mund auftut. Weil mir es im Blut liegt, euch beizuspringen. Ich soll nicht würdig sein, euch zu beherrschen, weil ich euer Bruder bin. Wer weiß, ob sich dann nicht der letzte Bauer in einen Ritter verwandelt und ob die Sense nicht gegen das Schwert schlägt, dass das ganze deutsche Reich zu wackeln anfängt und der große Karl zu Aachen in seinem Sarg erschrocken zur Krone greift. Gnädiger Herr, verkennt mich nicht. Nothaft von Wernberg kann euch nicht raten, in den Abgrund zu springen. Aber er springt nach, wenn ihr es tut. Das ist ein Wort. So kommt. Hier, mein Vater? Hier, meine Tochter. Hier in der Stube erwarten wir ihn. Nirgends sonst. Also euer Entschluss ist gefasst. Es gibt nur ein Mittel. Du musst dem Theobald hier deine Hand geben. Und wenn du nur bereit bist, für ihn möchte ich stehen. Jungfer Agnes... Glaub mir, Agnes, es wäre die beste Antwort für den tollköpfigen Herzog, wenn du dem Theobald rasch noch heute Morgen ja augenblicklich die Hand reichtest. Ihr beide tretet dem Herzog dann Hand in Hand entgegen, ich aber stände segnend hinter euch und rief ihm zu, so war's im Himmel beschlossen, und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Vater. Der Bräutigam ist bereit, und sogar der Priester nicht weit. Sprich, soll's so sein. Nie. In Ewigkeit nicht. Zürnt mir nicht, Vater. Nein, scheltet sie nicht, Meister. Theobald. Ach, Theobald, es tut mir weh. Aber... Ich weiß, Jungfer, ich weiß. Und ich fühl's ja auch, dass ich... Du mein Gott, ich darf ja nicht mal von Unglück sprechen. Ihr könnt mir ja gar nicht beschieden sein. Ich brauche euch ja nur anzusehen, um das zu erkennen. Agnes, ich wollte, ich könnte einem anderen meine Liebe zu euch abtreten. Nicht, um mein Herz zu erleichtern, oh Gott, nein, es wäre das größte Opfer, das ich bringen könnte. Und ich brächte es nur, um euch glücklich zu machen. Aber glücklich würdet ihr, das glaubt mir, wenn das, was in meinem Herzen glüht, eine bessere Brust schwellte. Meister, darf ich ein wenig fortgehen? In einer Stunde bin ich wieder da. Geht nur, Theobald. Hätt ich geahnt. Kein Wort mehr davon. Es ist nun, wie es ist. Aber mich graust, Agnes, wenn ich an deine Zukunft denke. Eine Barbierstube und eine Krone. Das geht nimmer gut. Ihr lässt mich nicht ausreden. Nicht Theobald, nicht irgendeinem könnte ich meine Hand reichen. Und warum nicht? Weil ich... Ich durfte nicht. So sitzt er dir schon im Herzen. Verflucht sei das Turnier. Aber zu der Mutter aller Gnaden könnte ich mich flüchten. Ins Kloster könnte ich gehen. Und deinen Herzog draußen lassen? Nein. Was hättest du dann im Kloster zu tun? Herein! Guten Morgen, Meister. Auch schon auf, Jungfer? Die Hand her, wackerer Alter. Ich habe euch gestern Abend liebgewonnen. Schöne Agnes, ihr seid's wert, dass ihr einem Herzog gefällt. Schon das ist zu viel, Herr Graf. Bewahre. Wenn Kaiser Wenzels Bademädchen euch geglichen hat, so will ich's ihm verzeihen, dass er eine Weile glaubte, er sei mit ihr allein auf der Welt. Nur das verzeih ich ihm nicht, dass er's zu weit trieb und sich gar nicht wieder zur Besinnung bringen ließ, denn sie muss's büßen. Und das hätte er vorher wissen können. Arme Susanna, junges, schönes Kind, wie bleich magst du gewesen sein, als die starren, grimmigen Böhmen dich verbrannten. Du warst gewiss keine Zauberin, oder es steht auch hier eine vor mir. Das geschah im fröhlichen Land der Geigen. Es sollte mich wundern, wenn man noch keinen Reim darauf gemacht hätte. So etwas singen die Leute gern, wenn sie lustig sind. Was sagst du, meine Tochter? Pfui über den Kaiser, dass es geschehen ist. Er lag im Turm. Und sein Adel stand zornig mit blankem Schwert vor der Pforte. Er wusste nicht, wer zunächst bei ihm anpochen würde. Ob der Henker oder der Befreier. So war es ihr Schicksal. Und sie wird schon einmal erfahren, warum. Bernauer, ein Wort mit euch. Geh, Agnes, und leg dein Kettlein weg. Ja, Vater. Wir sind allein. Nun, Alter, was denkt ihr eigentlich? Sagt an. Ich weiß nicht, was ihr meint. Nun, ich glaube, der Herzog wird heute Morgen gerade so aufgestanden sein, wie er sich gestern Abend niedergelegt hat. Darum müssen wir bei Zeiten einig werden. Der Herzog liebt eure Tochter. Er liebt sie. Wenn jedes Eheweib so geliebt würde, sie hätte den Himmel auf Erden. Vor dem Trunk und nach dem Trunk. Es ist ein Unterschied und muss auch sein. Er brennt wie ein Johannisfeuer, wenn der Wind gut bläst. Doch was das Werben betrifft, das Heimführen, nun also kurz weg, wenn's überhaupt noch nötig ist. Die Liebe des Herzogs stammt aus dem Herzen. Die Werbung, nun, das war, ihr habt's ja selbst gesehen, ein Rausch. Vielleicht sogar, was weiß ich, ein Weinrausch. Das freut mich. Aber diese Botschaft ist nicht für mich allein. Agnes! Freut euch? Ich habe mich nicht in euch geirrt, als ich euch für verständig hielt. Vater? Nicht wahr, Jungfer Agnes? Ein mäßiges Glück, aber gesichert für immer. Unter uns. Der Herzog hat schöne Güter von seiner Mutter her. Merk wohl auf, mein Kind. Nun? Ei, da ihr sie rieft, so sprecht selbst weiter. Wohl. Agnes, der Herzog nimmt seine Bewerbung zurück. Nicht doch! Er nimmt seine Bewerbung um deine Hand zurück. Die lässt er dir. Er ist nicht unverschämt. Das Übrige, nun ja, das möchte er, ich weiß nicht, ob für immer oder auch nur für einige Zeit. Mein Gott. Da habt ihr ihre Antwort. Jetzt die meinige. Herr Ritter, meine Ehre wiegt für mich genauso viel wie die eure für euch. Den Helm mit dem bunten Federbusch habt ihr mir voraus. Ich begnügte mich immer, wenn es galt, unser Hab und Gut zu verteidigen mit einer simplen Sturmhaube. Doch auch die genügte zuweilen, aus einer guten Klinge eine noch bessere Säge zu machen, wenn sie sich daran versuchte. Was aber mein Wappen betrifft, so werdet ihr schon hier und da früh morgens ein Burgturm gesehen haben. Einige aus meiner Familie führen einen Strick und einen Dolch in rotem Feld. Und sie wissen, sich Respekt zu verschaffen, selbst bei Kaiser und Reich. Das ist das Zeichen der Feme. Kennt ihr sie? Auch Jungfrauen stehen unter ihrem Schutz. Ich kann mich selbst schützen, Vater. Was mir gestern Abend widerfuhr, das raubte mir Sprache und Besinnung. Was mir jetzt widerfährt, gibt mir beides wieder. Das eine hätte ich nicht für möglich gehalten, aber bei Gott, das andere noch viel weniger. Wie sagt dem Herzog von mir? Da ist er selbst. Ja, da ist er. Was er erwartet? Agnes. Wenn auf dem Wege zu dir ein Himmelswagen flammend vor mir niedergefahren wäre, jeder Radnagel ein Stern, ich wäre nicht eingestiegen. Und du? Gnädiger Herr, gestern fehlte mir der Mut, euch anzusehen. Heute, dächte ich, sollte er euch fehlen. Was habe ich dir denn getan? Nichts. Also, das wäre ein Nichts. Gnädiger Herr, so viel Ehre könnt ihr mir gar nicht bieten. Und wenn ihr mir die Krone aufsetztet, dass sie diese Schmach wieder aufwöge. Schmach? Gnädiger Herr, auch mich hat Gott gemacht. Tring, was heißt das? Auch mich hat Gott gemacht. Auch aus mir kann er mehr machen, wenn es sein heiliger Wille ist. Auch aus euch weniger. Denn alles auf Erden ist nur zur Probe. Gnädiger Herr, tut keinem wieder so weh wie mir. Man erwartet's nicht von euch. Darum ist's doppelt bitter. Mädchen, gestern warb ich um dich. Heute komme ich um die Antwort. Während meine Freunde schon den Priester suchen, der uns verbinden soll. Ist das Schmach? Der Herzog weiß von nichts. Auf Ritterwort. Ich sprach nur aus mir selbst. Du beschimpftest sie? Du beschimpftest meine Braut? Dafür? Nein! Steckt euren Degen ein. Ihr wisst, ich bin nicht feig. Aber es wäre nicht wohlgetan, die Zahl ihrer Freunde zu mindern. Und nun ich sie kenne, bin ich ihr Freund. Ja, ich werde ihr dienen bis zum letzten Atemzug. Und mir ist, glaubt's mir, als fasste der Tod mich jetzt schon bei der Hand. Drum grollt nicht länger, dass ich ihr den Schleier etwas unsanft abnahm. Es gereicht euch wie ihr zum Vorteil, dass ich ihr ins Gesicht sah. Sie schweigt. Das Vergeben ist an ihr, nicht an mir. Um Gott nicht! Nur von euch war es mir wie Todesstich. Jetzt, Vater. Ihre harten Worte tun ihr leid, gnädiger Herr. Sie hätte sie gern zurück. Ihr seht's wohl, sie erstickt ja fast. Und nicht um die Welt möchte ich sie missen. Alter. Zwei Kinder sind ausgewechselt worden. Die Tochter des Kaisers wurde in deine Wiege gelegt. Und der Kaiser zieht die deine auf. Agnes! Vater, kein Wort von Gefahr. Erinnert mich nicht, dass Mut dazu gehört, sonst könnte ich... Was? Was? Und müsste ich's mit dem Tode bezahlen? Das täte nichts! Agnes! Meine Agnes! Herzog! Frauenhofen, ist alles bereit? Ein Priester ist gefunden, der es mit dem jungen Herzog gegen den alten wagen will. Aber nur unter der Bedingung, dass es so lange als möglich Geheimnis bleibt. Was sagst du dazu, Agnes? Solange nur Gott es weiß, wird keine meiner Ahnungen in Erfüllung gehen. Also, wo und wann? Heute Abend Schlag 10 in der Kapelle der heiligen Maria Magdalena. Aber wir müssen alle vermummt kommen, wie zum Totendienst. Gut. Und morgen nach Vohburg. Agnes, das ist ein rotes Schloss an der grünen Donau, womit meine Mutter, sie ruhe sanft und stehe fröhlich auf, mich für meine erste Schlacht belohnte. Gib Acht, dort wirst du über dich selbst lachen, so oft du an diesen Morgen zurückdenkst. Da gibt's mehr Lerchen wie anderswo Spatzen. Und in jedem Baumfass sitzt eine Nachtigall. Ich schenke es dir zum Leibgeding. Nimm den lustigen Vogelkäfig unbesehen an, ich bitte dich. Er wird dir gefallen. Und wenn du dich über eine Gabe, die du noch nicht kennst, auf alle Gefahr hin dankbar bezeigen willst, so nenne mich zum ersten Mal du. Mein Albrecht. Du weinst? Sollte ich nicht. Mir ist zumut, als hätte ich schon jetzt mehr vom Leben, als mir gebührt. Mein Vater. Sie sollen Vater und Mutter verlassen und einander anhangen. Mein Kind, ich muss dich segnen. Du tust nach Gottes Gebot. So sei er mit dir. Ich kann's nicht lassen, die beiden Abbilder meines Landes da an der Wand zu betrachten. Und es ärgert mich doch immer wieder von Neuem. Das war Bayern einst, und das ist Bayern jetzt. Wie Vollmond und Neumond hängen sie da nebeneinander. Und wenn noch ein halbes Jahrtausend dazwischen läge, aber wie mancher alter Mann muss noch leben, der derzeit noch recht gut gedenkt, wo Tirol und Brandenburg und das fette Holland und was nicht noch sonst unser war. Ja, der obendrein auch die ganze Reihe von Torheiten aufzählen kann, durch die das alles verloren ging. Kaiser Ludwig, wackerer Kämpfer, der du jeden Feind bestandst, ausgenommen den letzten heimlichen, ohne Namen und Gesicht. Du blickst finster auf deinen Enkel herab. Ich verstehe dich. Und du hast recht. Das Schelten ist für die Weiber, das Bessermachen für die Männer. Nun, ich stückle und flicke ja auch schon ein Leben lang, ob ich nicht wenigstens den alten Kurfürstenmantel wieder zusammenbringe. Und ich denke, du sollst mir die Hand geben, wenn wir uns einmal sehen. Was gibt's? Ah, Preysing. Gut. Ist dir was? Wir wollen von heute an immer eine Stunde früher anfangen. Niemand weiß, ob er nicht Feierabend machen muss, ehe er müde ist. Was bringt dir? Zuvörderst. In Sachen des strittigen Kurhuts hat der böhmische Hof endlich... Nichts davon. Das hat Kaiser Rudolf durch seinen doppelten Spruch so verwickelt, dass nur das Schwert noch helfen kann. Und das Schwert können wir erst dann ziehen, wenn München, Ingolstadt und Landshut einmal wieder zusammengehen. Dazu ist bis jetzt wenig Hoffnung. Also weiter? Na doch, halt. Erst dies. Wir sind ja unverhofft zu Geld gekommen, Der Württemberger muss das wieder herausgeben, was er bei der Erziehung seiner Tochter an Birkenreisern erspart hat. Mit seinen 25.000 Gulden können wir allerlei machen. Wenn wir sie erst haben, ja. Haltet ihr den Grafen für keinen ehrlichen Mann? Für den ehrlichsten Mann von der Welt. Nun denn, Bettler ist er doch gewiss auch nicht. Nun? Gnädiger Herr, der Württemberger wird nicht aufknöpfen. Ich sag's euch. Nicht aufknöpfen? Hab ich nicht ein Pfand? Sind mir nicht Geiseln gestellt? Was kann er denn einwenden? Er legt's übel aus, dass Herzog Albrecht sich gar keine Mühe gab, seine Braut wiederzubekommen. Dass er in Augsburg aufs Tanzhaus ging, statt den Führer verfolgen zu helfen. Was war denn an der noch wiederzubekommen? Sie war ja schon das Weib eines anderen, ehe wir hier noch die Flucht erfuhren. Der Württemberger soll sich in Acht nehmen. Ich besetz ihm Göppingen, ehe er's denkt. Es kommt mir auf einen Ritt noch nicht an. Ich sage euch, und ich bitte euch nicht unwirsch zu werden, über den Sieger von Alling ist nie so viel geredet worden wie über den Tänzer von Augsburg. Ich weiß. Und es verdrießt mich genug. Aber es ist schon dafür gesorgt, dass ein Ende wird. Erich von Braunschweig sagte schon vor 2 Jahren zu mir, es ist schade ernst, dass du nur den einen Sohn hast und dass der versprochen ist. Dies Wort blieb mir im Kopf hängen, und noch denselben Tag, wo ich die Flucht der Württembergerin erfuhr, ließ ich um die Braunschweigerin anhalten. Nun, gestern zur Nacht lief das Ja-Wort ein. Und Albrecht? Wird er einverstanden sein? Das, denke ich, versteht sich von selbst. Ihr habt ihm einen Boten geschickt. Einen? 3, 4 habe ich ihm geschickt. Dem letzten habe ich sogar einen Brief mitgegeben. Nun, der ist wieder da. Er hat lange genug gemacht. Und ist doch nicht langsam geritten. Denn er kommt nicht von Augsburg, sondern von Vorburg. Der Herzog hatte die Reichsstadt verlassen, bevor er eintraf. So ist der Handel mit der Dirne vorbei und ich hätte mir den dummen Brief sparen können. Nichts weniger als das. Er hat die Dirne mitgenommen. Das ist viel. Das würde ich bei Lebzeiten meines Vaters nie gewagt haben. Bringt das der Bote? Ja. Und was noch? Warum stockt ihr? Das kenne ich ja gar nicht an euch. Das Gerücht, wissen müsst ihr's, geht sogar noch weiter. Viel weiter. Da bin ich doch neugierig. Man munkelt von einer heimlichen Heirat. Die Dirne hätt's nicht anders getan. Das könnt ihr mir mit einem ernsthaften Gesicht sagen? Preising, bringt das auch der Bote? Ich habe ihm augenblicklich das strengste Stillschweigen auferlegt. Nicht doch, er soll reden. Aber er soll hinzufügen, dass der Dirne ganz Bayern zum Leibgeding verschrieben ist. Seid ihr so gewiss, dass nichts dahinter steckt? Gar nichts? Preising, so etwas dürft ihr nicht einmal denken. So viel Respekt für mein Blut verlange ich. Die Sippschaft der Dirne hat sie in Umlauf gesetzt, um ihre Schande zu verbrämen. Das liegt ja auf der Hand. Es freut mich jetzt doppelt, dass der Braunschweiger endlich gesprochen hat. Also, ihr steigt augenblicklich zu Pferd und meldet's meinem Sohn. Wenn er's nun aber doch nicht aufnimmt, wie ihr denkt. Haltet euch doch nicht bei Unmöglichkeiten auf, das sind ja ganz verschiedene Dinge. Er sagt ja. Ob gern oder ungern, das kümmert nicht mich und nicht euch. Gut denn. Weiter entbietet ihr ihn zum Turnier nach Regensburg. Er soll nicht länger dastehen wie ein Knabe, dem der eine Vogel davongeflogen ist und der keinen anderen fangen kann. Auch soll's die Ritterschaft gleich wissen, dass Welf und Wittelsbach sich endlich einmal wieder küssen wollen, und das will ich feierlich auf dem Turnier verkünden. Es muss so rasch als möglich zustande gebracht werden. Mein Bruder soll die Ausschreibungen erlassen. Ich will gleich zu ihm. Wisst ihr, wie es mit seinem Sohn steht? Ich sah ihn lange nicht. Besser, wie ich höre, seit das alte Kräuterweib ihn pflegt. Mit diesem Knaben spielen alle gepressten Fangball. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele Übel gibt, als er es schon gehabt hat. Es ist ein Elend. Oft werden schwache Kinder doch noch starke Männer. Gott geb's, ich wünsche es von Herzen. Aber was trieb mein Albrecht schon alles, als er 4 Jahre alt war? Da kam kein Bart ungerupft vom Schloss und kein Fenster blieb ganz, wo er herumhantierte. Freilich, jetzt ist's weit mit ihm gekommen. Er hat sein Nest beschmutzt. Und das hätte ich nie gedacht. Ich hielt ihn für einen besseren Vogel. Nun, er soll schon wieder rein werden. Und später kann ich dafür auch umso mehr von ihm fordern, denn alle 10 Gebote zusammen peitschen den Mann nicht so vorwärts wie die Jugendtorheiten, die ihm rechts und links über die Schultern gucken, wenn er den Kopf einmal dreht. Nur darum, glaube ich, lässt Gott der Herr sie zu. Nun geht, Preising. Und wenn, gnädiger Herr, in einem solchen Fall ward das Ja gewiss noch niemals schnell gesagt, wenn er es mir nicht gleich auf den Weg mitgibt, lad ich ihn dann auch zum Turnier? Dann erst recht. Dann will ich ihn vor gesamter Ritterschaft. Torheit. Zu Pferd, Preising, zu Pferd. Komm, Agnes. Tritt ein. Nun, Alter, also dies ist das Zimmer. Das höchste im Turm? Dies ist das Zimmer. Agnes, du kennst Schloss Vorburg nicht, bevor du nicht hier oben warst. Wie schön. Ein wahrer Lukensland. Ja. Von hier aus sieht man die Feinde zuerst, aber auch die Freunde. Das sagte eure hochselige Frau Mutter, als sie es zum ersten Mal betrat und gerade so wie euer Gnaden jetzt aufs Fenster zuging. Wir hätten früher hier heraufkommen sollen, nicht wahr, Alter? Gleich nach der Ankunft. Ich merk's wohl. Ich brauch's nicht zu erfahren, warum das 5 Tage später geschieht. Denn euer Gnaden stehen ja jetzt darin und also auch meine erlauchte Gebieterin Elisabeth von Württemberg, nunmehr von Bayern. Deine Gebieterin gewiss, wenn auch nicht Elisabeth von Württemberg. Nicht. Ich meinte doch. Anders freilich hätte ich mir es vorgestellt, wenn Fürstinnen im Heiligen Römischen Reich sonst ihren Brautzug hielten, meldete es ein Glockenturm dem anderen durch fröhlich Geläut. Die Fahnen flogen, die Trompeten schmetterten und bunte Herolde sprengten hin und her. Davon hat man diesmal nichts gemerkt. Nun, Gott segne die Herzogin dieser Lande und die rechtmäßige Gemahlin meines Herrn. Ein wunderlicher Alter. Ganz wie ein welkes Blatt unter grünem Laub, das der Wind hängen ließ. Er erinnert mich an meinen Vater. So wird er einmal aussehen. Nun sind wir denn hier. Schön ist es hier. Dies braune Getäfel ist so blank, dass es uns abspiegelt. Und die bunten Glasfenster mit den vielen, vielen Bildern darin. Das machen Sie jetzt am Rhein, seit Sie in Köln den Dom bauen. Lauter Legenden. Man wird heilig, wenn man durch solche Scheiben sieht. Und die Aussicht. Das ist alles jetzt dein. Aber freu dich nicht zu sehr. Du musst doch manches mit in den Kauf nehmen. Zum Exempel den alten, krüpplichten Baum und dort die Hütte ohne Dach. Mein Albrecht, du bist so fröhlich, das ist mein größtes Glück. Oh, ich bin heute nur ein Maulhänger gegen das, was ich morgen sein werde. Und so fort und fort. Ja, Agnes, so ist's. Ein Entzücken ist bei mir immer nur der Herold des anderen, größeren. Und jetzt erst weiß ich's, warum wir Menschen unsterblich sind. Nicht mehr, ich halt's nicht aus. Die Brust zersprengt mir. Nun segnest du, himmlischer Vater. Und ich weiß auch durch wen. Jetzt ist meine Mutter nicht mehr im Himmel, sondern wieder auf Erden und hier bei uns. Aber ihre Seligkeit ist gleich groß. Und käme jetzt der Tod, Ich dürfte nicht mehr sagen, du kommst zu früh. All unsere Wollust mündet in Gott. Was unsere enge Brust nicht fasst, das flutet in die seinige hinüber. Er ist nur glücklich, wenn wir selig sind. Und zuweilen stößt er die Welle zurück, dann überströmt sie den Menschen und er ist auf einmal im Paradiese. Wenn das jetzt käme. Nicht weiter, nicht weiter. Das war eine Stunde. Nun komme die zweite. Was gibt's? Botschaft von eurem Herrn Vater, Ritter Preissegg. Hierher. Ich gehe. Nein, so ist nicht gemeint, dass ich dich verleugnen will. Bleib. Wie er dich ansieht, so sieht mein Vater dich auch an. Da wissen wir gleich, wie es steht. Lass mich, mein Albrecht. Es treibt mich fort. So geh da hinein, ich bin gleich wieder bei dir. Kommt nur, ich lasse mich finden. Preising. Mein Fürst. Was bringt ihr, Kanzler? Fröhliche Botschaft. Wirklich? Da käme Freude zu Freude. Euer Vater hat um die schönste Fürstin Deutschlands für euch angehalten. Das bedauere ich sehr. Erich von Braunschweig hat eingewilligt. Das bedauere ich noch mehr. Und ich? Und ihr sollt mich zum Nicken bringen wie einen Nürnberger Hampelmann, den man von hinten zieht. Es wird euch nicht gelingen und das bedauere ich am meisten. Denn euer Ansehen wird darunter leiden. Euer Vater würde erstaunt sein, das kann ich euch versichern, wenn ihr euch nur einen Augenblick gegen eine Verbindung sträuben könntet, die seit der Ächtung Heinrichs des Löwen nicht zustande gebracht werden konnte, so oft es auch versucht wurde. Hier nicht mit beiden Händen zugreifen, heißt nicht bloß das Glück mit Füßen treten. Es heißt auch, die endlich eingeschlafene Feindschaft zwischen Welf und Wittelsbach aufwecken, ja, verdoppeln. Es heißt, die Rache herausfordern und ihr selbst die Waffen reichen. Das weiß ich, oh, das weiß ich. Man kann die Pläne meines Vaters nie kreuzen, ohne dabei der halben Welt ins Gesicht zu schlagen. Mit ihm allein hat's noch keiner zu tun gehabt. Aber so groß die Kunst auch sein mag, den Faden so zu spinnen, unfehlbar ist sie nicht. Und diesmal reißt er ab. Und euer Grund? Ihr kennt ihn. Ich hoffe, nein. Nicht? Nun, ich bin ein Mensch. Ich soll dem Weibe, mit dem ich vor den Altar trete, so gut wie ein anderer Liebe und Treue zuschwören. Darum muss ich so gut wie ein anderer selbst wählen dürfen. Ihr seid ein Fürst. Ihr sollt über Millionen herrschen, die heute für euch ihren Schweiß vergießen, morgen ihr Blut verspritzen und übermorgen ihr Leben aushauchen müssen. Wollt ihr das alles ganz umsonst? So hat Gott die Welt nicht eingerichtet. Einmal müsst ihr auch ihnen ein Opfer bringen. Und ihr werdet nicht der erste eures ruhmwürdigen Geschlechtes sein, der es verweigert. Einmal. Einmal mit jedem Atemzug, meint ihr. Wisst ihr auch, was ihr verlangt? Gnädiger Herr, ich habe meine Botschaft ausgerichtet und werde eurem Vater melden, dass ihr zu mir nicht Ja gesagt habt. Wollt ihr etwas hinzufügen, so tut's, wenn ihr ihn seht. Mein Auftrag ist noch nicht zu Ende. Ich soll euch noch zu dem Turnier laden, das ihr in Regensburg zu halten gedenkt. Und ihr werdet seinen Unwillen nicht dadurch noch erhöhen wollen, dass ihr ausbleibt. Gewiss nicht. Ich habe das Fechten nicht verlernt und gebe gerne den Beweis. Da müsst ihr denn noch heute aufsitzen. Noch heute? Übermorgen findet's statt. Das kommt ja rascher zustande wie eine Bauernschlägerei. Was gibt's denn? Wahrscheinlich sollte eure neue Verlobung der Ritterschaft verkündet werden. Denn euer Vater hält eure Weigerung für unmöglich. Nun wird's wohl auf ein bloßes Lanzenspiel hinauslaufen. Gleich viel. Ich bin in billigen Dingen sein gehorsamer Sohn und will um eine Erbsenschote turnieren, wenn er's verlangt. Also ihr erscheint? Ich hab euer Wort? Gewiss. Lebt wohl. Mein Albrecht, ich habe alles gehört. Alles. Ich musste. Ja, Agnes. Nun ist es da. Und ich kann nicht sagen, dass mich's verdrießt. Ich bin nicht gemacht, mein Glück zu genießen, wie ein Knabe die Kirschen nascht, die er gestohlen hat. Und wenn der Sturmwind mir die Tarnkappe abreißt, so kann der Augsburger Priester doch gewiss nicht sagen, ich selbst hätte das Geheimnis verraten. gnädiger Herr, missdeutet's nicht, dass ich jetzt, da eben das Turnier beginnt, noch einmal um Gehör bitte. Aber die Stunde ist ernst. Was ihr zu tun gedenkt, kann vielleicht nicht mehr zurückgetan werden. Und ihr pflegt ja doch sonst meinen geringen Rat nicht zu verschmähen. Gegen jedermann kann ich euch schützen. Nur nicht gegen meine Nachfolger. Darum rate ich mir diesmal allein. Wolfram von Pinzenau. Hier. Otto von Bern. Hier. Ich bitte euch, gnädiger Herr, seht in der Antwort, die euer Sohn euch vorhin gab, nicht Trotz, sondern die Hartnäckigkeit eines Verliebten, der sein Gefühl für eine Agnes nicht sogleich auf eine Anna übertragen kann. Ihr werdet augenblicklich aufgerufen werden. Geht. Ein Schnitt ins Fleisch tut Not. Wirkt's nicht gleich, so wirkt später. Rolf von Frauenhofen! Hier! Nothaft von Werdenberg! Hier! Albrecht! Noch einmal, Albrecht. Darf ich der Ritterschaft eure Verlobung mit Anna von Braunschweig ankündigen lassen? Ich habe zu viel von euch im Leibe, um auf eine und dieselbe Frage an einem und demselben Morgen zwei Antworten zu geben. Mein Gott, lag ich denn ganz umsonst auf den Knien vor euch? Gut. Marschall von Pappenheim, ich habe euch nichts mehr zu sagen. Hans von Preising. Hier. Ignaz von Seiboldsdorf. Hier. Preising, Seiboldsdorf zurück. Wittelsbach ist da. Halt! Marschall von Pappenheim, aufgeschaut. Seht ihr nicht, wer vor euch steht? Artikel 10. Artikel 10. Walter wurde zu Heilbronn für ewige Zeiten beschlossen und geordnet. Welcher vom Adel geboren und herkommen ist und Frauen und Jungfrauen schwächte. Der darf nicht turnieren. Werden hier Krippenreiter zugelassen, die das nicht wissen? Herzog Albrecht, ihr seid angeklagt, auf eurem Schloss Vorburg mit einem Schwabenmädchen in Unehren zu leben. Mein Kläger? Ich, Herzog von München, Bayern. Herzog von München, Bayern. Lass deine Späher peitschen. Sie haben deine Schwiegertochter verunglimpft. Die ehr- und tugendsame Augsburger Bürgertochter Agnes Bernauer ist meine Gemahlin. Hier stehen meine Zeugen. Da man nun mit seinem angetrauten Weibe nicht in Unehren leben kann, so... Schildknapp, zeig dem Mann da, wie man die Schranken öffnet. Halt! Edle von Bayern, Grafen, Freiherren und Ritter. Auch Wilhelm, mein Bruder, hat einen Sohn. Was soll das? Wer den Weg zur Schlafkammer seiner ehr- und tugendsamen Jungfer, allen Respekt vor ihr, es muss eine gescheite Person sein, durch die Kirche nehmen musste, der nimmt die Benediktion mit und die Gnade aller Heiligen obendrein. Aber Krone und Herzogsmantel lässt er am Altar zurück. Auch Wilhelm, mein Bruder, hat einen Sohn. Dieser Sohn heißt Adolf und ihn erkläre ich... Bei meiner Mutter! Nein! Albrecht von Wittelsbach, Ingolstadt steht hinter euch. Fürchtet nicht für euer Recht. Ludwig von Ingolstadt, das Reich steht hinter mir. Mit Acht und Aberacht. Wie dem, der seine Ordnung stört. Es lebe mein Nachfolger. Wer ein guter Bayer ist, stimmt mit ein. Es lebe Adolf, das Kind! Es lebe Adolf, das Kind! Das Turnier ist aus. Nein, es beginnt! Die Ritterschaft verlässt mich! Bürger und Bauern, heran! Dies Schriftstück soll ich öffnen und prüfen. Und gerade heute, an diesem Tag des Jammers. Ein merkwürdiges Dokument. Keine Aufschrift. Bis auf ein Kreuz. Aber 7 Siegel von des Herzogs eigener Hand. Dazu lag's dreifach verschlossen in einer ehernen Truhe. Der Inhalt muss ernst und wichtig sein. Auch neu ist es nicht. Das beweist der Staub, der sich mir an die Finger setzt. Offenbar ein Geheimnis, das er lange vor mir verbarg. Mir wird fast beklommen. Was gibt's? Ein Bauer ist da, mit einer ungeheuer großen Ehre, die er dem Herzog zeigen will. Nur heute nicht. Er wird vom Sterbebette des Neffen keine Augen dafür mitbringen. Das habe ich ihm schon gesagt, aber er lässt sich nicht bedeuten. So lass ihn stehen, bis er von selbst geht. Hört man denn nichts von dem armen Prinzen? Wird's nicht doch ein wenig besser? Bei Gott ist ja kein Ding unmöglich. Besser. Vor einer halben Stunde ward er versehen. Herr Kanzler, die Augsburger Hexe passt schon auf. Und der Teufel lässt sie nicht im Stich. Wie soll's da besser werden? Was redst du da wieder? Was sie alle reden. In der Burg, auf der Straße, an der Schranne, wo man auch hinkommt. Alle, alle! Ein hochwürdiger Pater Franziskaner hat die Bernauerin schon von der Kanzel herab verflucht. Er hat gesagt, sie sei wert, bei lebendigem Leibe verbrannt zu werden. Da wird's doch wohl wahr sein. Und wie soll's auch nicht. Erst stirbt der Vater, der gute, gute Herzog Wilhelm. Dies Wams habe ich von ihm. Dann folgt seine Gemahlin. Wir mussten sie beweinen, ehe sie ihn noch beweinen konnte. Nun der Prinz, der freundliche kleine Adolf. Hört ihr, das Sterbeglöcklein. Es ist aus. Der Herr nehme seine Seele gnädig auf. Amen. Selbst in Brand stecken möchte ich den Scheiterhaufen. Die fände so viele Henker, als es treue Bayern gibt. Nun geht's an den Herzog, den regierenden Herrn. Gebt nur Acht. Tja, es ist aus. Das Glöcklein verstummt. Das Kind hat seinen letzten Atemzug. Und Herzog Ernst hat keinen Erben mehr, da er seinen Sohn verstieß. Dies ist eine schwere Stunde fürs Land. Nun wird der Herzog gleich hier sein und ich habe das Schriftstück noch immer nicht gelesen. Was ist das? Rechtlicher Beweis, geschöpft aus den Ordnungen des Reichs und anderen lauteren Quellen, dass die Agnes Bernauer aus Augsburg wegen verbrecherischer Verleitung des jungen Herzogs Albrecht zu unrechtmäßiger Ehe im äußersten Fall gar wohl zur Abwendung schweren Unheils, auf welche Weise es immer sei, vom Leben zum Tode gebracht werden dürfe. Ja. Nun begreife ich alles. Dieser Tote wird wieder töten. Dieser Knabe, der nicht einmal mehr seine Nürnberger Klapperbüchse schütteln kann, wird das Mädchen nachholen. Schrecklich. Wegen Verleitung des jungen Herzogs. Er ist 5 Jahre älter als sie und hat vielleicht schon seine erste Schlacht gewonnen, bevor sie noch ihre letzte Puppe in den Winkel warf. Wer hat sich denn unterschrieben? Adelsreiter, Kreitmeier, Emmerer Nussberger zu Kalmberg. Große Juristen, würdig zu Justinians Füßen zu sitzen und die Welt zu richten. Wer wagte ihnen zu widersprechen? Sie ist verloren. Und gleich nach dem Regensburger Turnier abgefasst. Das sind nun schon 3,5 Jahre. Wie wenig mag sie's noch erwarten. Und unten das förmliche Todesurteil, dem nur noch der Name des Herzogs fehlt. Der wird nun wohl bald hinzukommen. Durchs Beil, durchs Wasser, durch einen Schuss aus dem Busch. Gibt's denn gar kein anderes Mittel mehr? Er kommt. Ich ließ euch warten, Preysing. Aber ich musste selbst warten. Gnädiger Herr. Lasst. Die Erde kann schon mit gebrochenen Augen gepflastert werden. Es kam ein paar hinzu. Es hat mich angegriffen. Wie schwer stirbt ein Kind. 12 Stunden Todeskampf für ein so kurzes Leben, mein Gott. Nun, es ist vorbei. Die große Glocke. Endlich. Mir fehlte noch was. Die verkündigste Stadt. Nun geht's von Ort zu Ort, von Haus zu Haus, von Mund zu Mund. Ja, betet, betet, betet. Wir können's brauchen. Nun, habt ihr gelesen? Ja, gnädiger Herr. Was soll ich noch sagen? Was ihr könnt. Prüft Punkt für Punkt. Ich stehe euch Rede. Diesmal wie allemal. Habt ihr etwas gegen die Männer einzuwenden, die das Gutachten abgaben und den Spruch fällten? Gegen die Männer? Sind sie bestechlich? Trifft einen unter ihnen der Verdacht der hohlen Hand? Gewiss nicht. Nun, diese Männer legten vor 3,5 Jahren nach gewissenhaftester Erwägung des Falls dies Blatt bei mir nieder, und erst jetzt ziehe ich's hervor. Kann man mich der Übereilung zeihen? Nicht euer Feind. Also, gebt her. Gnädiger Herr, haltet noch ein. Ja? Gut. Ich bin kein Tyrann und denke, keiner zu werden. Sprecht. Ich kann dies Blatt nicht widerlegen. Es ist wahr, wenn die Erbfolge gestört wird oder auch nur zweifelhaft bleibt, so bricht früher oder später der Bürgerkrieg mit allen seinen Schrecken herein und niemand weiß, wann er endet. Aber es ist doch auch entsetzlich, dass sie sterben soll, bloß weil sie schön und sittsam war. Das ist es auch. Ja. Darum stellt dies Gott anheim. Er hat gesprochen. Ich warf mein eigenes Junges aus dem Nest und legte ein Fremdes hinein. Es ist tot. Und gäbe es wirklich keinen anderen Ausweg? Gar keinen? Wahr ist's. In den Adern Ludwigs von Ingolstadt und Heinrichs von Landshut fließt das Blut des Geschlechts ebenso rein wie in meinen eigenen. Daran habe ich noch nicht gedacht. Aber ich? Zwar wär's so arg, dass wohl auch ein Heiliger fragen würde: Herr, warum das mir? Doch wenn's nun wäre. Der letzte Hohenstaufe starb durch Henkers Hand. Mit Gottes dunklem Ratschluss kann viel bestehen, was der Mensch nicht fasst. Aber dies kann Gottes Ratschluss nicht sein, denn es helfe nichts. Spreche ich zu Heinrich von Landshut: Komm, Fuchs, du hast mir mein ganzes Leben lang Fallstricke gelegt und Gruben gegraben. Nimm mein Herzogtum zum Lohn. So führe Ludwig von Ingolstadt dazwischen. Spreche ich zu Ludwig: Ich bin dir noch Dank für so manchen Schlag schuldig, der von hinten kam. Hier ist er. So griff er Heinrich mit zu. Und einer könnt's doch nur sein. Ist's nicht so? Gewiss. Es bliebe also immer dasselbe. Alles ginge drunter und drüber, und die Tausende, die im Vertrauen auf mich ins Land kamen und meine Märkte zu Städten erhoben, meine Städte so weit emporbrachten, dass selbst die stolze Hanse ihnen nicht ungestraft den Rücken kehren darf, die würden mich und mein Andenken verfluchen. So lasst sie entführen. Er lässt sie nicht mehr so ängstlich bewachen. Was wäre damit gewonnen? Er würde sie suchen bis an seinen Tod. Man breitet aus, dass sie gestorben ist. Er fand den Priester, der ihn verbannt. Kann euch der Priester fehlen, der einen Totenschein ausstellt? Und ich sollte ihm das zweite Weib geben, solange das erste noch lebte? Nein, Preising, das Sakrament ist mir heilig. Er soll nicht am Tage des Zorns wieder mich zeugen und sagen: Herr, wenn ich mich mit Gräueln befleckte, so wusste ich nichts davon. Hier hilft kein Kloster, nur der Tod. Preising, ich hatte 3,5 Jahre Zeit, und das Kind war oft genug krank. Nein, Gott will es so und nicht anders. Und gerade jetzt geht es leicht. Er reitet heute oder morgen nach Ingolstadt zum Turnier. Nichts hat mich damals so verdrossen als das Gepränge, mit dem er sie gleich nach dem Regensburger Turnier einer Herzogin gleich von Vohburg nach Straubing führte. Doch jetzt ist das gut. Pappenheim kann mit 100 Reitern in 24 Stunden dort sein. Und nachher wird er straten? Wird er nicht rasen und Hand an sich legen oder sich offen gegen euch empören? Das eine vielleicht, das andere gewiss. Ich tue, was ich muss. Der Ausgang ist Gottes. Es ist ein Unglück für sie und kein Glück für mich. Aber im Namen der Witwen und Waisen, die der Krieg machen würde, im Namen der Städte, die er in Asche legen, der Dörfer, die er zerstören würde. Agnes Bernauer, fahr hin. Wo bleibt der Herzog? Die Pferde werden ungeduldig. Er wird die Totengruft besehen, die sie sich bauen ließ. Sie ist gestern oder heute fertig geworden. Ein seltsamer Gedanke für ein junges Weib. Eine Totengruft. Nun, im Anfang war es so seltsam nicht. Da mag ihr beklommen genug gewesen sein und mit Recht. Jetzt freilich sieht's anders aus. Und doch kann man noch nicht wissen, wie es kommt. Das schwache Kind in München ist nicht stark dadurch geworden, dass der alte Herzog ihm die Krone aufsetzte. Sie kommen. Steigen wir zu Pferde. Dass wir den Abschied abkürzen. Also, die Ampel, die noch fehlt, bringst du mir mit, nicht wahr? Eine Eherne mit einer langen Kette, dass sie hoch im Gewölbe niederschweben kann. Lieber etwas anderes. Ich gesteh's dir offen. Doch ich hab's versprochen und ich tu's. Zürnst du mir? Wie könnte ich? Aber es ängstigt mich, dass dir dies so am Herzen liegt. Hast du eine böse Ahnung? Gewiss nicht. Ach, mein Albrecht. Du kennst uns nicht. Du weißt nicht, wie wir sind. Ein bürgerliches Mädchen macht sich das Totenhemd gleich nach dem Hochzeitskleid. Nun, das liegt mir in der Art. Und so lange bin ich noch nicht die Gemahlin eines Herzogs, dass sich schon alles an mir verändert hätte. Aber du siehst, die Demut ist schon entwichen. Denn ich habe nicht, wie meine Gespielinnen, die eigenen Finger geplagt und mir das Sterbegewand genäht. Ich habe den Maurer und den Zimmermann gequält und mir eine Totenkapelle erbaut. Nun steht sie. Und es ist mir eine Freude, dass ich die Stätte, wo ich meinen längsten Schlaf halten soll, jetzt schon kenne. Ja, dass ich sie betreten und dort im Voraus für mich beten kann. Wenn es nur das ist. Was sonst? Ich sehe schon bei Tage einmal nach meinem Bett, weiter nichts. Verzeiht, gnädiger Herr. Ich bleibe euch zu lange. Wenn ihr überhaupt noch fort wollt. Wenn ich überhaupt noch fort will? Ich werde die Ritter und Herren, die Herzog Ludwig so mühsam zusammenbrachte, nun doch nicht zum Narren halten. Hört ihr die Domglocke? Längst. Aber was kümmert sie mich? Mehr als ihr denkt. Euer Vetter Adolf ist tot. Tot? Eben trifft die Trauerbotschaft aus München ein. Friede mit ihm. Er lebte sich selbst zur Last und keinem zur Freude. Gott im Himmel. Gott weiß, dass ich mich nicht freue. Aber weinen kann ich ebenso wenig. Ich denke nur an eines. Nun kann mein Vater mit Ehren zurück. Ich darf absatteln lassen? Was fällt euch ein? Zwar, ich möchte nicht, dass jetzt aus dem Turnier noch etwas würde, aber ich bin doch wohl der Letzte, der ausbleiben darf. Fort muss ich, und das gleich. Doch gewiss werde ich nun viel früher wieder hier sein, als ich dachte. Agnes, mein Leben. Auf Wiedersehen. Seht ihr, Thoring, dass man von seinem Leben scheiden kann und darum doch nicht gleich zu sterben braucht? So, nun bin ich in Ingolstadt und du in Straubing. Siehst du mich noch? Ja? Ich dich nicht mehr. Ich kann ihn nicht zu Pferd steigen sehen, aber hören will ich ihn. Horch, das ist er. Ihr seid brav, Thöring, gewiss, aber warum sagst du ihm das gerade jetzt? Ach, da geht's schon fort. Leb wohl, mein... Halt, der Trab stockt. Es ist doch nichts geschehen. Da redet einer. Schwach, undeutlich. Schweig du. Nun noch einmal er. Führt ihn gleich zu ihr. Zu mir? Wen denn? Es wird ihr lieb sein. Mir lieb? Nein, Albrecht, da kennst du mich schlecht. Oder wär's mein Vater? Jetzt sprengen sie weiter. Recht, ihr Rosse, holt aus! Umso eher seid ihr wieder mit ihm da. Ich höre nichts mehr. Gnädige Frau. Ihr noch hier? Ich bleibe, edle Frau. Es ist einer aus Augsburg da. Ich darf ihn wohl schicken. Aus Augsburg? Ja. Theobald. Agnes. Frau Herzogin, wollte ich sagen. Lasst es. Kommt mein Vater auch? Nein. Ihr wisst ja, wie er ist. Er meint, ihr solltet Gott danken, wenn euch der Vater endlich vergeben und vergessen sei und ihm keine Boten weitersenden. Er seinerseits kenne seine Schuldigkeit und werde den alten Bartkratzer hier nicht in Erinnerung bringen. Und nur mir das zu sagen, habt ihr die weite Reise gemacht? Nun, das gerade nicht. Wir hören nun seit Jahren so allerlei. Und da wollte ich... Da sollte ich doch einmal sehen... Ob ich auch wirklich glücklich bin. Oh, wärt ihr doch eine Stunde früher gekommen. Dann hättet ihr mit eigenen Augen... Doch nein, nein, es ist besser so. Und ihr in Augsburg? Wegen des Vaters braucht ihr euch nicht zu ängstigen. Gleich nachdem ihr fort wart, baute er sich den neuen Ofen, an den er früher die Kosten nie wagen wollte. Und das hat sich ihm belohnt. Er könnte sich nun gern ein Gärtlein kaufen, wie ihr es immer wünscht. Ich danke Gott dafür. Und ihr selbst, Theobald? Mir gibt er jetzt doppelten Lohn. Ach, das will ich nicht wissen. Nun, ich lache noch zuweilen über mich. Und das recht von Herzen, ihr könnt mir's glauben. Noch vorhin, als ich den Herzog, euren Gemahl, zu Pferd daherkommen sah. Freilich, das ist ein Mann. Und wie er euch lieben muss, kann man schon daran sehen, dass er seine Leute so warten lässt, was doch gar nicht Ritterart ist. An denen kam ich bereits vor einer Stunde vorbei. Und sie mussten schon lange stehen, denn sie waren höchst ungeduldig. Das ist ja nicht möglich. Er hat sie ja bei sich. 10 oder 12. Ich meine die übrigen. Die übrigen? Er reitet ja nur zum Turnier und nimmt nicht einen Mann mehr mit. Und doch sah ich eine Stunde von hier, hinter dem Föhrenwald, wo die Hügel sich senken, 150 oder 200 Gewappnete. Den Fuß im Bügel, die Lanze in der Hand und das Gesicht gen Straubing gekehrt, als ob sie ihren Führer erwarteten. Wo? An der Münchner Straße. An der Münchner Straße? Er reitet nach Ingolstadt. Auch sprengte ein Geharnischter, der von hier kam, in wilder Hast an mir vorbei. Ich dachte, der sagte ihn an. Jetzt fällt's mir ein, dass er verkappt war. Das ist höchst verdächtig. Das muss Töring wissen. Das... Mein Gott, hört! Der Burgwart stößt ins Horn, dass es zerspringt. Trompetengeschmetter von allen Seiten. Ganz nah! Das ist nichts Gutes! Das ist Herzog Ernst! Ingolstadt ist weit. Es könnte mich verrückt machen, das schreckliche Wort. Ingolstadt ist keine 24 Stunden von hier, und als Theobald eben vorbeistürzt und der Marschall ihn mit vorgestreckter Lanze aufhält, sagt dieser Richter mit einem Blick auf mich: Lass ihn doch laufen, wohin er will. Ingolstadt ist weit. Wären keine 24 Stunden mehr mein? Herr, mein Gott! So kannst du mich nicht verlassen. Ihr selbst, Herr Kanzler? Was bringt ihr mir? Was ihr selbst wollt. Was ich selbst will? Oh, spottet meiner nicht. Ihr werdet mir die düstere Pforte nicht wieder öffnen, die man so fest hinter mir verriegelt hat. Ich werde sie öffnen, wenn ihr euch fügt. Und was verlangt man von mir? Ihr wisst, wie es steht. Herzog Ernst ist alt und sein Thron bleibt unbesetzt, wenn Gott ihn abruft. Oder sein einziger Sohn muss ihn besteigen. Nun, Albrecht kann euch nimmer mehr mit hinaufnehmen. Und da er sich nicht von euch trennen will, so müsst ihr euch von ihm trennen. Ich mich von ihm? Er von mir selbst? Ihr müsst. Glaubt's mir. Glaubt's einem Mann, der euer Schicksal schon kennt wie Gott und es gern noch wenden möchte. Nein, nein, in Ewigkeit nicht. Ihr wollt mich erschrecken, aber es wird euch nicht gelingen. So leicht fürchte ich mich nicht. Dies Zittern meiner Knie kommt noch von dem Überfall. Mein Gott, erst die Trompeten, dann die blutigen Schwerter und die Toten. Aber für mich besorge ich nichts. Ich bin ja nicht in Räuberhänden und Herzog Ernst ist ebenso gerecht als streng. Was könnte mir wohl widerfahren? Ist doch selbst ein Missetäter in seinem Kerker sicher, solange der Richter ihn noch nicht verurteilt hat. Und ich habe den Meinigen noch nicht einmal erblickt. Nein, nein, so hat mein Gemahl nicht von seinem Vater gesprochen, dass ich dies glauben dürfte. Doch wenn's auch so wäre, wenn der Tod wirklich schon vor der Tür stände und meine Worte zählte, ich könnte nimmermehr anders. Der Tod steht vor der Tür. Er kommt, wenn ich gehe. Ja, er wird anklopfen, wenn ich zu lange säume. Schaut einmal durchs Gitter zur Brücke hinüber. Was seht ihr? Das Volk drängt sich. Einige heben die Hände zum Himmel, andere starren in die Donau hinab. Es liegt doch keine darin? Noch nicht. Allmächtiger Gott! Und was habe ich verbrochen? Die Ordnung der Welt gestört. Vater und Sohn entzweit, dem Volk seinen Fürsten entfremdet. Einen Zustand herbeigeführt, in dem nicht mehr nach Schuld und Unschuld, nur noch nach Ursach und Wirkung gefragt werden kann. So sprechen eure Richter. Ich entsage meinem Gemahl nicht. Ich kann's und darf's nicht. Bin ich denn selbst noch, die ich war? Hab ich bloß empfangen? Hab ich nicht auch gegeben? Sind wir nicht eins, unzertrennlich eins durch Geben und Nehmen wie Leib und Seele? Aber ich verbürge mich für ihn, dass er dem Thron entsagt. Fürchtet nicht, dass ich verspreche, was er nicht halten wird. Ich hab's aus seinem eigenen Mund, wie ein Zauberwort für die höchste Gefahr. Das rettet euch nicht mehr. Herzog Albrecht kann die angestammte Majestät ebenso wenig ablegen, als euch damit bekleiden. Sie ist unzertrennlich mit ihm verbunden, wie die Schönheit, die ihn fesselt, mit euch. Er gehört seinem Volk und muss auf den Thron steigen, wie ihr ins Grab. Euch rettet's nur noch, wenn ihr eure Ehe für eine sündhafte erklärt und augenblicklich den Schleier nimmt. Oh, dass euer alter Vater neben mir stünde, dass er spräche: Mein Kind, warum willst du einen Platz nicht freiwillig wieder aufgeben, den du doch nur gezwungen einnahmst? Gezwungen? Nein! Nein, so gewiss ich ihn eher erblickt habe, als er mich, so gewiss habe ich ihn auch eher geliebt. Und das war gleich, als ob's immer gewesen wäre und in alle Ewigkeit nicht wieder aufhören könne. Darum keine Anklage gegen ihn. Ich war früher schuldig als er. So ist es euer letztes Wort? Fragt ihn, wenn ich dahin bin, ob er lieber eine Unwürdige verfluchen, als eine Tote beweinen möchte. Ich kenne seine Antwort. Nein, nein, tut mir, was ihr müsst und dürft. Ich will's leiden. Bald weiß ich, ob's mit Recht geschah. Pinzenau, reitet zu Heideck. Er soll so weit vorwärts gehen, wie er kann. Ihr, Saboldsdorf, schwenkt gegen Straubing und besetzt die Hügelkette. Ihr, Bern, bleibt in meiner Nähe. Ich muss euch heute zur Hand haben wie mein Schwert. Hier soll er sein. Preising! Hierher! Hierher, Nun? Sie ist tot. So sei Gott dir gnädig. Wie starb sie? Hat sie sich euch um die 11. Stunde nicht angezeigt? Das verstehe ich nicht. Da war's. Der Henker versagte den Dienst. Herr Immeran musste einen seiner Hörigen entlassen. Der stürzte sie von der Brücke herab. Erst schien's, als ob sie aus Angst vor der Befleckung durch seine Hände freiwillig hinunterspringen wollte. Doch dann kam die Furcht des Todes über sie. Ihr schwindelte. Und er musste sie packen. Nicht um die Welt möchte ich's zum zweiten Mal sehen. Genug Preising. Es gibt Dinge, die man wie im Schlaf tun muss. Dies gehört dazu. Das große Rad ging über sie weg. Nun ist sie bei dem, der's dreht. Jetzt handelt sich's denn um ihn. Oh, er wird's schon wissen. Es war gerade einer aus Augsburg auf dem Schloss, als Pappenheim eindrang. Der eilte fort, als sie in den Kerker geführt wurde. Und gewiss nach Ingolstadt. Es war ein Bote ihres Vaters. Armer alter Mann. Nun, ich setzte mein eigen Fleisch und Blut ebenso gut ein wie das deine. Wer weiß, ob unser Los nicht schon gleich ist. Und dann? Dann werde, was will. Ich habe das Meinige getan und sorge für die Gräber. Aber es kann auch anders kommen. Der Fürst schlief nur in ihm. Er war nicht tot. Vielleicht erwacht er wieder und dann... Was ist das? Dort brennt's. Seht ihr nicht? Das ganze Dorf steht in Flammen. Das ist er. So hat die Wut den Schmerz besiegt. Nun wird alles gut. Nur zu, mein Sohn, nur zu. Je ärger, je besser. Aber das wolltet ihr ja eben verhüten. Ei, jetzt ist's ein Tag. Was in dem zerstört wird, baue ich schon wieder auf. Und verlasst euch drauf. Der Kaiser hat seinen Adler schon fliegen lassen und er wird ihm die Krallen zeigen, ehe er's denkt. Und dann, seht ihr den Herzogstab, den ich in Händen halte? Preising, ihr werdet heute noch überrascht. Kommt, kommt, zu Pferde. Wir müssen uns ihm entgegenstellen. Otto von Bern! Hitzelau! Pappenheim! Agnes Berner! Agnes Berner! Agnes Bernauer! Der Tod heißt heute Agnes Bernauer und kennt keine Erbarmen! Ein Geschlecht in Bayern, hoch oder niedrig, das morgen nicht weinen soll! Da liegt ein Heideck, da ein Pienzenau, da ein Seibolzdorf! Aber noch immer lebt Pappenheim! Pappenheim, wo bist du? Ruf, dass es über die ganze Erde schallt! Pappenheim! Räuber! Verräter! Sieg! Sieg! Wo ist der Herzog? Albrecht, sie laufen vor uns, als ob wir mehr als Menschen wären. Aber sie soll liegen! Ich will die Donau, die sie erstickt hat, mit Leichen wieder ersticken! Der im Bart wirft sich auf Straubing! Ihr sollt's betrachten, als ob er's schon hätte! Dass sie mir den Richter bloßfängt und ihm kein Leid zufügt. In seinem Blut will ich mir den letzten Rausch trinken. Sieg! Sieg! Wir haben ihn! Wir haben euren Vater. Eben ward er ergriffen. Wer hat das befohlen? Wer hat's verboten? Seine eigenen Leute rannten ihn über den Haufen, als er sich ihrer Flucht in den Weg stellte. Da bringen sie ihn mit dem Kanzler, seht! Sie sollen ihn freilassen. Gleich! Das ist wohl morgen auch früh genug. Gleich, sag ich! Mensch, fühlst du's denn nicht auch? Ehe er Urfehde geschworen hat? Gleich! Gleich! Gleich! So sagt ihm selbst! Da steht mein Sohn. Wenn er den Degen seines Vaters will, er ist er. Ihr habt mir bei allen das Leben gerettet. Fort! Fort! Ich tat bei allen, was ich schuldig war, und begehre keinen Dank dafür. So komme diese Stunde über euer Haupt. Ich habe meine Pflicht getan. In Straubing, wie in Alling oder in Regensburg. Eure Pflicht? Gott hat euch in meine Hand gegeben. Zeugt ihr so für den, der seine Pflicht tat? Gott will dich versuchen. Hab wohl Acht, dass du vor ihm bestehst. Er hat noch nie auf zwei Menschen herabgeschaut wie jetzt auf dich und mich. Mein Sohn, kehre zu mir zurück. Ich musste tun, was ich tat. Du wirst es selbst dereinst begreifen und wär's in deiner letzten Stunde. Aber ich kann auch mit dir weinen, denn ich fasse deinen Schmerz. Oh, sprecht nicht so. Lasst mich glauben, dass ihr nicht mehr davon wisst als der kalte Fluss, der sie verschlungen hat. Wenn ich euch nicht fluchen soll, muss ich mir denken, ein neuer Tod ist in die Welt gekommen, um den alten abzulösen. Und das ist dein eigener Vater. Ein Mensch konnte ihr kein Leid zufügen. Nicht bei Tage, denn er hätte sie gesehen. Nicht bei Nacht, denn er hätte sie gehört. Sagt, ich bin kein Mensch. Dann will ich mich für euch bekreuzen und fliehen. Ich bin ein Mensch und hätt's wohl verdient, dass es mir erspart worden wäre. Aber wenn du dich wider göttliche und menschliche Ordnung empörst, ich bin gesetzt, sie aufrecht zu erhalten und darf nicht fragen, was es mich kostet. Göttliche und menschliche Ordnung! Die göttliche Ordnung rief sie ins Leben, aber die menschliche? Vorwärts, ihr Freunde! Vorwärts! Wer wird schon am Mittag feiern? Herzog Ernst ist frei! Niemand krumm ihm ein Haar! Er kann keine Agnes mehr töten! Aber rasten wollen wir erst, wenn sein München in Flammen steht! Recht so! Dann wird der Bayer sie doch gewiss verfluchen. Sonst hätte er sie vielleicht beweint. Ihre Brüder sind's, die du erwürgst, nicht die meinigen. Und ob du die ganze Menschheit abschlachtest, in ihren Adern wird nicht dein Blutstropfe wieder warm davon. Aber dahin kannst du's bringen, dass ihr eigener Vater die Stunde vermaledeit, in der sie ihm geboren ward, und dass sie selbst sich aus dem Paradies schaudernd wieder hinausstiehlt. Die erste und letzte, dies tut, ohne verdammt zu sein. Platz! Platz dem Banner des Reichs! Bei Acht und Bann kein blankes Schwert als dies. Albrecht von Wittelsbach, Herzog von Bayern, erscheint vor Kaiser und Reich. Ist hier die Schranke? Sie ist überall, wo die Acht verkündet werden soll. Die Acht? Ist's schon so weit? Schau dich um, Albrecht. Sie gehen alle hinter sich. Keiner wird's mit dir tragen als wir. Wie sollten sie denn auch? Fangen doch die Berge zu wandeln an, um mich zu bedecken. Wir, Sigismund, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, Schirmvogt der Kirche, höchster Schiedsrichter auf Erden, tun kund hiemit. Nachdem du, Albrecht von Wittelsbach, allbereits vor 3,5 Jahren zu Regensburg in offenem Aufstand den Frieden des Reichs gebrochen und schwere Acht auf dein Haupt herabgezogen hast, die wir damals auf Fürbitte deines fürstlichen Herrn und Vaters noch zurückhielten, nachdem du weiter, unwürdig solcher Bitte und unserer Gnade, in deinem Trotz wider menschliche und göttliche Ordnung beharrst, nachdem du endlich, um das Maß deiner Frevel zu häufen, unsere Langmut aber bis auf den Grund zu erschöpfen, zum zweiten Mal mit blanker Waffe rebellisch im Felde erscheinst, so gebieten wir dir durch unseren Abgesandten, dass du angesichts desselben dein Schwert auf der Stelle zu den Füßen deines Herrn und Vaters niederlegen und als ein freiwilliger Gefangener unseren letzten Spruch in Demut abwarten sollst. Widrigenfalls setzen wir dich nunmehr aus kaiserlicher Machtvollkommenheit, aus dem Frieden in den Unfrieden, weisen dich hinaus auf die vier Straßen der Welt und erklären dich für vogelfrei. Jetzt kommt das von den Tieren des Waldes und den Vögeln unter dem Himmel. Willst du noch mehr hören, mein Sohn? Sag nein, und ich erhebe meinen Herzogstab. Soll ich mich vor der Gewalt demütigen? Wenn das Gewalt ist, was du erleidest, so ist es eine Gewalt, die alle deine Väter dir antun. Eine Gewalt, die sie selbst sich aufgeladen und ein halbes Jahrtausend lang ohne Murren ertragen haben. Und das ist die Gewalt des Rechts. Sei es so. Ich wusste nicht, dass der Tod darauf steht, eine Perle aufzuheben, statt sie zu zertreten. Aber ich hab's getan und will's büßen. Heran, Wolf und Bär, schießt auf mich herab, Adler und Geier, und zerfleischt mich. Nicht mit der Hand will ich mich wehren, wenn ihr tut nach Kaisers Gebot. Hast du solche Eil, vor deinem Richter zu erscheinen? Noch hat er diese Toten und ihre Wunden nicht gezählt. Oh, ihn fürchte ich nicht. Er wird schon vergeben, dass ich sein liebstes Kind bei der Hand gefasst habe. Er weiß ja, wie schön und gut er es gemacht hat. Mein Sohn, geh in dich. Es ist wahr, du kannst deine Schuld vergrößern, du kannst dir den Tod ertrotzen oder dich hinterrücks aus der Welt wegstehlen. Du kannst aber auch alles wieder gut machen. Tu's. Oh, tu's. Die Schlachtfeld wird einst furchtbar wieder dich zeugen. Sie alle, die hier blutig und zerfetzt herumliegen, werden dich verklagen und sprechen. Wir fielen, weil Herzog Albrecht raste. Weh dir, wenn sich dann nicht eine viel größere Schar für dich erhebt und deine Ankläger zum Verstummen bringt. Wenn nicht Millionen ausrufen, aber wir starben in Frieden, weil er sich selbst überwand. Denn das hängt davon ab, dass du lebst, davon ganz allein. Die Unschuldige sollte modern und ich? Nein, nein! Die Hölle über mich, aber Blut für Blut! Halt! Nimm erst den Herzogstab. Der macht dich zum Richter deines Vaters. Warum willst du sein Mörder sein? Herzog! So war's beschlossen. Ich brauch sein Ja. Kann er's mir in seinem Gewissen weigern, so steht schlimm um mich. Nimm ihn zurück. Er brennt mir in der Hand. Trag ihn ein Jahr in der Furcht des Herrn, wie ich. Kannst du mich dann nicht lossprechen? So ruf mich, und ich selbst will mich strafen, wie du's gebietest. Im Kloster Andex bin ich zu finden. Vater, ich knie. Nicht vor Kaiser und Reich, aber vor dir. Nicht, nicht. Steh auf. Mein Tagewerk war schwer, aber vielleicht leb ich noch übers Jahr. Sei standhaft, Albrecht. Gott wird dich stärken und deine Gemahlin selbst wird für dich beten. Meine Gemahlin? Was ich ihr im Leben versagen musste, kann ich ihr im Tode gewähren. Ich will sie selbst bestatten und für ewige Zeiten an ihrem Grabe einen feierlichen Totendienst stiften, damit das reinste Opfer, das der Notwendigkeit im Laufe aller Jahrhunderte gefallen ist, nie im Andenken der Menschen erlöschen.